1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. So Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian. Willkommen beim 1 Live Talk Radio. Das ist unsere letzte Sendung vor unserer kleinen Osterpause. Wie immer, freitags eine offene und freie Themenrunde. Also, wenn ihr gerne mit mir sprechen wollt, meldet euch 0800 220 50 50 oder mailt uns domian@wdr.de. Meine erste Anruferin heißt Monika. Monika ist 21. Hallo Monika. Hallo Domian. Um was geht's bei dir, Monika? Also, mein Freund, der ist sexsüchtig. Dein Freund ist sexsüchtig? Ja. Bist du eine Schweizerin? Ja, genau. Ich höre es sofort an dem Akzent. Der Freund ist sexsüchtig? Ja, genau. Erzähl mal ein bisschen aus dem Nähkästchen. Was macht der? Was will er? Also, ich bin seit 6 Jahren mit ihm zusammen. 6 Jahre schon? Ja. Ja. Ist er auch so alt wie du? Er ist etwas älter, also ja. Er ist 23. Ah ja. Und vor einigen Monaten habe ich dann herausgefunden, dass er sexsüchtig ist. Einigen Monaten erst, vorher nicht? Ja, genau, das ist eben das Problem. Wie hast du das herausgefunden? Also, ich war an seinem Laptop und habe bei Google etwas gesucht und habe dann gesehen, dass er die Begriffe Sexualtherapie und Sexsucht und alles solche Dinge gesucht hat. Ach so. Also er problematisiert es selbst schon. Ja, genau. Und auch Sexsorge oder Telefonsex, alles Mögliche, oder? Ja. Und dann, ja, ich weiß nicht, ich war total schockiert und konnte das überhaupt nicht einordnen und so. Und hast du ihn darauf angesprochen? Ja, aber erst etwa eine Stunde oder zwei später, weil mir war das selber peinlich, weil ich habe ja geschnüffelt an seinem Laptop. Klar, das sollte man nicht tun. Ja, ja. Aber du hast ihn dann trotzdem angesprochen? Ja, genau. Und wie hat er sich dann geäußert? Ja, also er hat dann einige Stunden gar nichts dazu gesagt. Einige Stunden? Ja, er hat gesagt, er will jetzt nicht darüber sprechen und so. Und erst später hat er dann gesagt, dass er denkt, dass er sexsüchtig ist. Und dann hat er auch gesagt, weshalb er das denkt. Weshalb denkt er das denn? Weil er am Tag bis 20 Mal masturbiert. 20 Mal am Tag? Ja. 20 Mal am Tag? Ja. Onaniert er? Ja. Wie viel Mal Sex habt ihr denn so? Ja, in der Woche, keine Ahnung, etwa 4 Mal oder so. Das ist ja noch völlig normal. Ja, ja, nicht so viel. Wohnt ihr zusammen? Nein, das nicht. Ach so. Ja, und 20 Mal onanieren am Tag ist natürlich der Hammer. Ja, vor allem, das muss man sich auch organisatorisch vorstellen. Er studiert und arbeitet, ja. Ja. Und dann geht er einfach die ganze Zeit auf die Toilette, auch in der Uni oder in der Bibliothek. Ja. Und bei jeder Frau denkt er an Sex und er stellt sich auch Sex mit anderen Frauen vor und... Ja, aber er ist dir in all diesen Jahren bisher treu geblieben? Ja, also körperlich schon. Ja. Körperlich schon, ist klar. Ja, ja, ist das klar oder glaubst du ihm nicht so richtig? Ich glaube ihm das schon. Ja. Aber es ist für mich schon sehr schlimm, wenn ich da denke, dass er sich ständig Sex mit anderen Frauen vorstellt und dass er auch im Internet irgendwie so Single-Börsen und so anschaut. Mhm. Ja, und wie lange ist denn das schon so bei ihm? Ach, das seit er in der Pubertät ist eigentlich. Und du hast nie irgendwie einen Hauch davon mitbekommen? Nein. Was mich wundert, dass er dann nicht zum Beispiel mehr dich gedrängt hat, mit dir zu schlafen. Ja, das ist eben der springende Punkt, ja. Also, ich habe mich sogar oft beschwert, dass es mir zu wenig ist. Ach. Ja, wie ist denn das erklärbar? Ja, weil er sich nach dem Sex schlecht fühlt. Warum? Ich weiß nicht, irgendwie... Er fühlt sich nach dem Sex mit dir schlecht oder generell, wenn er mit einer Frau geschlafen hat? Ich glaube generell, ja. Und wenn er onaniert, fühlt er sich nicht schlecht? Nein, da fühlt er sich da fühlt er sich noch schlechter. Ach, da fühlt er sich noch schlechter? Ja. Also er hat ziemlich Probleme mit der Sexualität. Aus was für einem Elternhaus kommt er? Aus eher konservativen Kreisen? Nein. Also seine Eltern sind ein Thema für sich. Also der Vater hat ihn sein ganzes Leben lang erniedrigt. Ah ja. Und ich komme selber nicht so gut mit seinem Vater aus. Also der mag mich überhaupt nicht, aber... Du sagst, der Vater hat ihn erniedrigt. Hat der Vater ihn auch geschlagen früher? Nein, das nicht. Aber so psychisch hat er ihn immer fertig gemacht. Er hat ihm immer gesagt, er sei ein Schlappschwanz und es kann nichts. Mhm. Ja. Er wird nie was werden und so weiter. Also da sind viele Dinge schiefgelaufen in der Kindheit, ja, früher? Genau, ja. Und er ist auch seit einiger Zeit in der Therapie bei einem Psychiater. Ja. Und ja, aber irgendwie, ich weiß nicht. Also ich komme einfach damit nicht wirklich klar. Mhm. Also es ist, ja. Wie lange ist er denn jetzt in der Therapie? Ja, noch nicht so lange, etwa einen Monat. Mhm. Also, weißt du, was ich ja schon mal toll finde, ist, dass er eigeninitiativ diese Sache angeleiert hat. Ja. Und in eine Therapie, bitte? Ja, das schon, aber weißt du, es ist für mich so wie eine Fassade, die er irgendwie über Jahre aufgebaut hat. Also, er hat immer gesagt, er hat mit keinen Frauen Kontakt und alles das. Und plötzlich erfahre ich, dass er andere Frauen heimlich getroffen hat. Ach, jetzt doch? Ich meine, kollegial, ja. Aber nicht sexuell? Nein, das nicht. Aber trotzdem, weißt du, sind ein Haufen solche Geheimnisse, die dann so plötzlich... Ja, und ihr macht zu schaffen, dass er eben, weil er so sehr viel onaniert, dann auch ständig mit sich andere Frauen vorstellt. Genau, ja. Also weißt du, Monika, vielleicht kannst du... Wie ist denn dein Gefühl zu deinem Freund grundsätzlich? Ja, also... Ich liebe ihn, ja. Mhm. Aber ich weiß nicht, ich muss schon sagen, dass mein Gefühl zu ihm sich schon verändert hat, seitdem ich das weiß. Durch diese Sache. Ja. Würde dir das denn ein wenig helfen, wenn du dir mehr versuchst vorzustellen, dass das ja wirklich eine Erkrankung ist, eine seelische Erkrankung? Ja, das probiere ich auch, aber weißt du, ich bin total zum Kontrollfreak geworden. Also ich habe auch schon seine Wohnung durchsucht, dass er nicht zu Hause war. Und sein ganzes PC und alles Mögliche. Mhm. Und ja, also ich weiß nicht, irgendwie das Vertrauen zu ihm ist irgendwie völlig weg. Aber wenn das wirklich stimmt, dass er nie fremdgegangen ist, ist das ja schon mal eine sehr gewichtige Sache. Obwohl es ihm ja wahrscheinlich gar nicht so sehr auf den direkten Geschlechtsakt ankommt, wenn er sich danach so schlecht fühlt. So. Ja. Also es scheint ja sehr kompliziert zu sein und es wird sehr, sehr diffizile Ursachen haben, warum er so funktioniert. Ja. Also ich sage das nochmal, vielleicht hilft dir das wirklich, wenn du dich mehr so in diese Position hineinstellst, dass er ein großes seelisches Problem hat. Bis hin, dass es auf eine Erkrankung zurückzuführen ist. Dass er ja nichts dafür kann, es ist ja nicht bewusst und gezielt gemacht hat, nur aus einer Nachlässigkeit oder einer, ich sag's mal ein bisschen profan, aus einer Geilheit heraus, sondern weil er es nicht anders kann. Ja, ja schon, aber irgendwie... Weißt du, was ich gut fände? Wenn das jetzt so... Ich kann es natürlich auch verstehen, dass du da geschockt bist, wenn man 6 Jahre mit jemandem zusammen ist und dann plötzlich, du hast ja einen ganz anderen Menschen jetzt wahrgenommen. Den hast du ja vorher gar nicht so gekannt. Ja, schon, aber er hat ja auch zum Beispiel durch StudiVZ, ich weiß nicht, ob du das kennst. Ja, klar. Und ja, durch das kennt er auch, also lernt er auch andere Frauen kennen und Männer, keine Ahnung. Und ich weiß nicht, also wenn ich dann daran denke, dass er vielleicht wieder jemand trifft, dann Ich weiß nicht, ob ich das dulden soll. Ich würde zwei Sachen sagen. Ja. Wenn du ihn nach wie vor doch noch im Grunde genommen sehr lieb hast, ja, dann gib ihm und euch da erstmal die Chance, was diese Behandlung bei dem Psychiater bringt. Das sind ja mal gerade erst 4 Wochen, das ist noch nicht lange. Ja. Darüber hinaus würde ich vorschlagen, ich weiß jetzt nicht, ob das in das Konzept auch von dem Psychiater passt. Es wäre vielleicht nicht schlecht, wenn du mal mit hingehen könntest. Dass vielleicht in Anwesenheit einer neutralen, fachkundigen Person mal auch deine Sorgen und deine Probleme da geäußert werden. Oder ob das im Rahmen einer anderen Beratung stattfindet. Aber dass du in irgendeiner Form mit einbezogen wirst. Denn so stehst du da ganz allein und weißt gar nicht, mit diesem eklatanten Phänomen, so will ich es mal nennen, umzugehen. Ja, ich frag ihn doch mal, ob das mal möglich wäre, dass du damit hingehst. Oder was der Psychiater vorschlägt. Vielleicht gibt es noch eine andere Lösung. Also der Psychiater hat so etwas nicht vorgeschlagen. Also er denkt, dass ich vielleicht selber in eine Therapie alleine sollte. Also weil ich selber mit mir auch noch Probleme habe. Ah so. Welche Art von Probleme sind das? Also eine Essstörung zum Beispiel. Und ja, aber das ist eigentlich nicht das Problem, weshalb mich das so stört. Ja, ich verstehe. Das finde ich auch, das ist eine andere Schiene. Ja. Pass mal auf, Monika, ich würde gerne dir noch einen fachkundigen Rat von meiner Psychologin geben lassen, die das Gespräch mitgehört hat. Die kann dir vielleicht auch noch ein paar Tipps geben, wie ihr vielleicht zu zweit in Anwesenheit einer Fachperson mal redet, damit du ein bisschen mehr Klarheit bekommst. Dass du da irritiert bist, verstehe ich völlig. Und dass man das unter Umständen vielleicht auch nicht alleine schafft, mit dieser Irritation fertig zu werden, verstehe ich auch, kann ich mir auch vorstellen. Also muss man da irgendwie ein bisschen Hilfestellung geben von der Seite. Ja. Aber findest du, ich sollte mir Sorgen machen, wenn es zum Beispiel irgendwelche Frauen trifft, die er da vom StudiVZ kennt? Wenn er dir glaubhaft versichert hat, dass er bisher dir treu geblieben ist, in all diesen Jahren, mit dieser Veranlagung, dann würde ich mir jetzt überhaupt keine Sorgen machen. Okay. Dann wird das schon jetzt seinen Lauf nehmen. Und er ist ja in einer Behandlung. Ja, das stimmt, ja. Monika, jetzt würden wir dich gerne zurückrufen. Das heißt, meine Psychologin ruft dich an. Okay. Ich wünsche dir alles Gute und schöne Grüße in die Schweiz. Okay. Auf Wiederhören. Tschüss. 0800 220 5050. Unsere Nummer. Und unsere E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Übrigens, vielleicht zwischendurch schon mal gesagt, wir sind wieder da in der Nacht vom 20. auf 21. April, damit ihr schon mal Bescheid wisst. Hier ist Ingrid. Ingrid ist 47. Hallo Ingrid. Hallo Jürgen. Ingrid, schön, dass du da bist. Um was geht's bei dir? Ja, es geht um zwei Männer. Um meinen Mann. Und um meinen Freund, wo ich jetzt zurzeit wohne, seit November vorigen Jahres. Und es hat alles harmlos angefangen, Ende 2007 im November mit einer SMS, die ich meinem Freund geschickt habe, meinem Nachbarn praktisch. Der wohnt also oben drüber, wir wohnen in einem Haus. Und konnte nicht mehr. Ich war mit den Nerven runter, mir wuchs alles über den Kopf und war auch ziemlich unzufrieden in meiner Ehe, muss ich dazu sagen. Mein Mann hat sich also nicht mehr die Mühe gegeben. Wir sind 13 Jahre verheiratet, da lässt natürlich alles eine oder andere auch nach. Und diesen Freund, der war zu der Zeit nur ein guter Bekannter? Erstmal nur Nachbar und Bekannter, kam auch schon mal bei uns runter, zwecks DVDs und dies und jenes. Ja. Naja, und im November 2007 habe ich ihm dann eine SMS geschickt und und somit hat eigentlich alles angefangen. War erst eine heimliche Affäre und dann wusste mein Mann nachher darüber Bescheid. Wohnt denn dieser Freund immer noch im selben Haus? Ja, wir wohnen immer noch in einem und demselben Haus. Das heißt, du bist jetzt bei deinem Freund und dein Mann wohnt ein paar Stockwerke tief? Der wohnt unten drunter, ja. Genau, unten drunter? Ja. Bist du denn jetzt offiziell von deinem Mann getrennt? Ja, ich habe mich dann im November nach meinem Krankenhausaufenthalt, ich muss dazu sagen, ich bin zweimal im Jahr im Krankenhaus wegen Migräneanfälle und kam dann nach Hause. Also mein Mann hat mich noch im Krankenhaus besucht gehabt mit unserem Sohn, der ist 8 Jahre alt. Und der hatte mich noch hingefahren zum Krankenhaus und hat zu mir gesagt, überleg dir das nochmal, ob wir uns trennen sollen und über wo. Und naja, jedenfalls habe ich gesagt, okay, ich gehe erstmal in die Schlaftherapie und wenn ich dann rauskomme, aber ich denke schon, dass ich mich für meine Ehe entscheide, für meinen Mann. Ach so, das hast du da gedacht, für den Mann? Ja. Aber dem war dann doch nicht so. Nein, ich bin dann aus der Schlaftherapie erwacht und habe dann zu Hause angerufen, hatte aber auch währenddessen auf meinem Handy eine SMS für meinen jetzigen Freund geschickt, beziehungsweise wollte die losschicken, dass das alles vorbei wäre, dass ich mich doch jetzt andersrum entschieden hätte für meinen Mann. Aber eine innere Stimme hat mir dann halt gesagt gehabt, nein, tu es nicht, ruf erstmal zu Hause an. Habe ich auch gemacht und dann sagte ich zu meinem Mann, und hast du mich denn vermisst, wenn er da wenigstens gesagt hätte, ja, wäre gut gewesen. Nein, er hatte dann nicht ja gesagt, er hat gesagt, nein, ich habe dich nicht vermisst. Oh, das ist natürlich hart. Es ist in dem Jahr so viel passiert, ich habe wegen dir nur Lauf- und Kopfschmerzen. Kopfschmerzen, wegen dir? Ja. Mhm. So, nun könnte man ja sagen, okay, nun haben wir 2009, Ingrid hat sich von ihrem Mann getrennt, ist mit ihrem Freund zusammen und die Sache ist gut. Offensichtlich nicht, du rufst mich an. Ja. Was ist denn los? Also ich habe manchmal Tieffälle, wo ich selber merke, dass ich in ein Loch falle. Manche Tage sind sehr schön und wieder hoch. Ich liebe meinen Freund, ich liebe meinen Mann. Vielleicht meinen Mann noch ein bisschen mehr wie meinen Freund. Wie oft siehst du deinen Mann? Regelmäßig, eigentlich alle 14 Tage, wenn er unseren Sohn nimmt. Aber ihr müsst euch doch ständig im Hausflur über den Weg laufen. Nein, ich vermeide das. Kann man das? Ja. Ja. Ja. Also, und wie ist das dann, wann, wenn ihr euch dann so trefft, wie läuft das? Ja, wie läuft das? Mal ist er sehr kalt, mir gegenüber. Manchmal ist er auch wieder sehr, an den Augen kann ich dann sehen, wieder sehr warmherzig. Redet ihr denn viel miteinander? Ja. Eigentlich schon. Wir haben auch dieses ganze Jahr, gut, es ist nicht ohne Folgen geblieben, dass wir uns wehgetan haben, bis zum geht nicht mehr. Wie ist das da eigentlich mit dem Sohn? Der Sohn ist bei dir. Ja. Und dann geht er ein Stockwerk nach unten zum Papa. Ja. Und so geht das hin und her. So geht das hin und her, ja. Der Sohn ist jetzt... Aber nicht regelmäßig, erst seit März, weil mein Mann praktisch... seit Januar eine Jetbekanntschaft hat, die also auch alle 14 Tage dann einmal am Wochenende kommt. Und ja, ich kriege dann auch einiges mit. Ja, mein Freund. Was kriegst du mit? Ja, halt Gestöhne und sowas. Ja, alles. Weil ja aber was beschwerst du dich? Du bist bei deinem Freund. Ja, ich weiß. Ja. Und die Beziehung zu deinem Freund ist auch nicht mehr so dolle? Ja gut, es gibt natürlich dadurch Auseinandersetzungen, weil er genau weiß, mit meinen Gedankengängen bin ich dann wieder unten und dann kommen da auch schon mal wieder Konflikte. Im Grunde genommen verstehen wir uns sehr gut. Aber im Grunde genommen hast du dich nicht wirklich entschieden. Und natürlich ist es auch noch fatal, dass ihr da in einem Haus zusammen wohnt. Das ist natürlich furchtbar. Ja, also das hat meine Ärztin in der Klinik wohl auch gesagt, dass da ein schneller Auszug sein muss, wenn doch das so sein sollte, dass ich mir da wirklich Gedanken mache, mich von ihm loszulösen. Also im Klartext hängst du irgendwie zwischen den Stühlen. Du bist nicht, die Situation ist nicht Fisch und nicht Fleisch. Du liebst da deinen Mann irgendwie noch, bist auch ein bisschen eifersüchtig, wenn da unten eine Frau ist, hast aber deinen Freund bei dir oben und das ist auch eigentlich gut. Ja, also ich weiß nicht hin noch her. Es waren ja auch nicht, die ganzen 13 Jahre waren ja nicht schlecht gewesen. Ja, das heißt das ja nicht, wenn man sich nach so langer Zeit trennt, dass die ganzen Jahre schlecht waren. Na. Aber offensichtlich war irgendwas zum Schluss ein Unbefriedigtsein und ein Manko war da, dass du dich umorientiert hast. Ja, ja, klar. Ne, das muss man ja ernst nehmen. Wenn Im Sommer hatte mein Freund, ist noch runtergegangen, hat mit meinem Mann gesprochen und hat gesagt, pass auf, Junge, wenn du deine Frau liebst und wenn du die behalten möchtest, dann tu was. Und er hat nichts getan. Ich bin ja in diesem, also vor das Jahr, fünfmal rauf und runter gezogen, innerhalb des Hauses. Ja, aber das ist ja schon Wahnsinn. Und das mein ist ja schon hat das Wahnsinn. Auch mitgekriegt. Ist die Frage, ich wundere mich, dass die Männer das mitmachen. Ja. Ich hätte schon längst auf den Tisch gehauen. Hat ich gesagt, das geht nicht. Also ihr Mädel, entscheid dich. Entweder geht zu dem oder komm zu mir. Das ist ja Affentheater. Ich habe meinem Mann gesagt, wie ich runtergezogen bin, wieder beim zweiten oder dritten Mal, da habe ich schon gesagt gehabt, lass uns bitte ausziehen. Lass uns schnellstens ausziehen, wenn wir uns nur vorübergehend erstmal eine Wohnung suchen, dass ich hier wegkomme. Mhm. Ich werde keine Ruhe kriegen hier in diesem Haus. Ja, das finde ich auch genau die richtige Lösung. So, und da hat mein Mann mir nur zur Antwort gegeben, ja, wo soll man denn so schnell eine Wohnung herkriegen? Ja, gut. Aber dann frage ich dich, Ingrid, wieso ziehst du nicht aus und kommst erstmal zur Besinnung, was du willst? Such dir irgendwo eine kleine Bude für eine Weile. Irgendwie wird's doch gehen, dass du da aus diesem komischen Kessel da mal rauskommst. Und vielleicht weißt du nach einem halben Jahr, wenn alles ein bisschen sich beruhigt hat, dass wohin du willst. Es ist natürlich als Außenstehender ganz schwer, dir zu sagen, was du tun sollst. Wo dein Herz hinschlägt, das weiß kein Mensch, das weißt nur du. Aber die äußeren Umstände, das kann man als Außenstehender beurteilen, die finde ich fatal. Die sind einfach ungesund für so eine Konstellation. Und wenn man eh ein bisschen unentschieden ist und nicht weiß, was man will, ist die Tatsache, in einem Haus zu wohnen, mit dem Lover und mit dem Ex-Mann, Wahnsinn letztendlich, Wahnsinn. Also ich habe letztens mit meinem Mann noch gesprochen und habe gesagt, also das Beste wäre ja, wenn ich ausziehen würde. Und dann sagt er, ja, dann sehe ich den Kleinen ja doch nur regelmäßig alle 14 Tage. So würde ich ihn ja auch abends noch mal sehen, wenn er von der Arbeit kommt. Und ja gut, aber das kann man ja irgendwie lösen. Du musst aber ja, ich habe gesagt, so geht's auch nicht weiter. Ja. Was meint denn dein Freund? Ja, natürlich, der ist... der möchte mich behalten, natürlich. Mhm. Er liebt mich voll und ganz und steht auch voll und ganz hinter mir, ja. Also, aber so, ich höre so raus, was du sagst, dass du eben auch nicht so ganz voll und ganz bei ihm bist. Nein, das ist schon richtig. So, Ingrid, raus. Du musst raus aus dem Haus. Das ist erstmal der objektive Rat, den man dir, glaube ich, geben kann. Du musst aus der Wohnung raus. Aus dem Haus raus, nicht? Nicht aus der Wohnung. Ja, aus der Wohnung auch, in der du jetzt bist. Mhm. Du bist ja quasi von einem Nest ins andere gehüpft und dann wieder zurück und hin und her und hin und her. Da muss man ja Jeck werden. Ist das finanziell möglich für dich mit der eigenen Wohnung? Ja, im Moment eigentlich nicht. Ich kriege also nur den Unterhalt von meinem Mann und... Achso, das kommt auch noch hinzu. Ja, ich bin nicht berufstätig, dadurch, dass ich ja auch mit der Migräne so zu tun habe. Welcher Arbeitgeber macht das mit? Mhm. Und dann ist das natürlich auch eine finanzielle Sache. Ne? Das heißt, ich müsste dann wieder zum Amt und... Ja, ja. Ich habe auch schon einiges hinter mir, von daher weiß ich, wie das ist. Mhm. Also, dies wäre so das Formale, was ich ja sagen könnte. Das andere ist natürlich klassisch eigentlich, wenn man so nicht weiterkommt, dass man zu einer Partnerberatung geht. Nur weiß ich nicht im Moment, mit wem du da hingehen sollst, mit deinem Mann oder mit deinem Freund. Oder dass du erst für dich alleine vielleicht auch einen Gesprächspartner in Form eines Therapeuten suchst, um mal so eine... Hat man mir auch schon vorgeschlagen und da habe ich ein bisschen Angst vor. Warum? Du unterhältst dich mit mir ja auch. Ja. Gut, ich bin weit weg, ist mir klar, und ich bin nur am Telefon, aber letztendlich geht's in die ähnliche Richtung. Also ich merke manche Tage, da denke ich, jetzt geht's nicht mehr weiter. Ich habe auch viel in meinen Mann sehr viel investiert. Ich habe also noch mit 40 oder mit 39 noch ein Kind gekriegt und wir haben viele Träume noch gehabt. Und ich würde dich mal gerne in Sachen, vielleicht ist das auch eine gute Idee und ein guter Weg, in Sachen Solo-Therapie, sage ich mal, so salopp, noch beraten lassen von meiner Psychologin. Mhm. Also, dass du das im Kopf hast, alleine etwas zu machen, psychologisch, vielleicht als andere Option, dass du aus der Wohnung da rausgehst. Aber es muss irgendwas passieren, weil so ist das ihr dreht euch im Kreis und seid immer in der gleichen Suppe. Und das funktioniert nicht. Mhm. Ingrid, wir rufen dich gleich nochmal an. Einverstanden? Ja. Die Magdalena ruft dich an. Alles klar. Alles Gute wünsche ich dir. Danke dir auch. Und eine tolle Sendung, wollte ich dir sagen. Sehr nett, Ingrid. Vielen Dank. Tschüss. Tschüss. So, meine Lieben, es ist 1.25 Uhr. Und das ist eine gute Zeit für unsere Postecke, die wir heute haben. Und da möchte ich euch so einiges vorlesen, was wir an Post oder beziehungsweise E-Mails bekommen haben. Markus aus Ehingen schreibt zu zum Thema Windenden und unserer Sendung dazu vor ein paar Wochen. Hallo Domian. Ich war erschüttert über den Anruf des Vaters, dessen Tochter dieses furchtbare Unglück überlebt hat. Er hat so eindringlich gesprochen und ein jeder konnte nachvollziehen, dass er zwar einerseits glücklich darüber war, dass seine Tochter noch lebte, er aber andererseits in Anbetracht des großen Leides er sich nicht freuen konnte. Ich bin für ein absolutes Waffenverbot in Deutschland, auch für diese sogenannten Sportschützen. Was soll das für ein Sport sein? Waffen gehören in die Hände der Polizei und gegebenenfalls noch in die Hände von Förstern. Das schreibt Markus aus Ehingen. Dann zu unserer Sendung vorgestern Nacht, Thema Hochzeitsnächte, schreibt Bianca, 45 Jahre alt. Ich war von der Sendung rundherum begeistert und um 1:30 in der Nacht habe ich lautstark gelacht, als die 83-jährige Dame von den Filzläusen und der Intimrasur in der Hochzeitsnacht vor 60 Jahren erzählte und habe aua mit dem Herrn mitgelitten, der sich in dieser wichtigen Nacht einen Penisbruch zugezogen hatte. Also nochmal herzlichen Glückwunsch für diese gelungene Sendung. Alles Liebe! Jasmin schreibt ebenfalls zu diesem Thema, lieber Domian, ich habe mich nicht getraut anzurufen, aber ich hätte zum Thema Hochzeitsnacht auch etwas erzählen können. Meine Hochzeitsnacht war die Hölle. Ich bin mit einem Mann verheiratet worden, den ich kaum kannte und den ich nicht geliebt habe. Als wir dann intim wurden, bemerkte er, dass ich keine Jungfrau mehr bin. Er hat mich dann so zusammengeschlagen, dass ich am nächsten Tag ins Krankenhaus musste. Selbst meine Eltern haben danach nicht zu mir gestanden. Ich war mit diesem Mann dann noch 3 Jahre zusammen. Heute bin ich frei. Ich werde nie mehr heiraten. Das schreibt Jasmin. Dann eine Mail von Mirko und er nimmt Bezug auf unsere Mittwochsendung in dieser Woche. Da hat ein sehr netter 80-jähriger Herr angerufen und ja, so über sein Leben und seine Lebenseinstellung erzählt. Und dazu meint Mirko, ich finde es grandios, was der Anrufer über sich und sein Lebensgefühl erzählt hat. Diese Zufriedenheit und Demut hat mich sehr beeindruckt. Ich wünsche mir, dass Leute meiner Generation, ich bin 22 Jahre alt, mehr von den Älteren direkt erfahren. Und das eben nicht in reißerischen Dokus à la Hitlers Helfer. So, und da habe ich noch eine Mail von Verona bekommen. Ich weiß nicht, welche Verona es ist. Wahrscheinlich ist es nicht die Verona, sondern eine andere Verona. Stand auch kein Alter dabei, aber die Verona schreibt, Hi Domian, ich weiß ja seit langem, dass du eine Leseratte bist. Deshalb wollte ich dich fragen, was du denn gerade so liest. Das ist meine erste Frage. Und die zweite wäre, ich habe gehört, dass du neben den Büchern ein Autonarr bist. Stimmt das? Wenn ja, was für ein Auto fährst du? Und was wäre dein Traumauto? Also fangen wir mal oben an mit den Büchern. Also im Moment lese ich eine Rilke-Biografie, bin ein großer Verehrer von Rainer Maria Rilke. Und es sind immer so ein paar Sachen, die ich nebeneinander lese. Und ich lese noch die Selbstbetrachtungen von Marc Aurel. So, und dann zum Auto. Ja, mit dem Auto, na, das stimmt schon. Was ich für ein Auto fahre, ich glaube, das darf ich gar nicht so sagen hier. Könnte so ein bisschen Schleichwerbung sein. Keine Ahnung, ich werde es mal nicht sagen. Aber was ich für ein Traumauto habe, über Träume kann man ja reden. Also Traumauto finde ich absolut Spitzenklasse. Den ältesten, aber immer noch aktuellen Geländewagen von Mercedes, die G-Klasse, das ist dieser ganz eckige Wagen, der ist nur so pervers und sündhaft teuer, dass man davon gar nicht reden großartig sollte. Aber ein Traumauto ist es halt. Da ich mich auch gerne in unwegsamem Gelände aufhalte, fällt mir immer dieses Auto ein. So, das war die Postecke. Und schon machen wir weiter mit der Marina. Marina ist 29. Guten Morgen. Ja, guten Morgen, Domi. Marina, um was geht's denn bei dir? Ja, Domen, ich habe ein behindertes Kind. Mhm. Wie alt ist dein Kind? 9 Jahre alt. Ja. Welche Behinderung hat dein Kind? Ganz seltene Krankheit, die heißt Slim-Slomli-Open-Syndrom. Oh, das erklärst du uns. Ja, das ist so eine Stoffwechselerkrankheit. Ja. Wie äußert sich diese Erkrankung? Die äußert sich, typische Syndrome sind dafür, dass selbstverletzendes Verhalten. Selbstverletzendes Verhalten? Ja, sie schlägt sich mit dem Kopf. An Gegenstände, an Wände oder an Tische? An Wände, an Tische und an scharfe Kanten. Also sie sucht sich gezielt da, wo sie sich gezielt so verletzen kann. Also an scharfen Ecken. Sie beißt sich. Das tut ihr dann ja auch weh, wenn sie das macht. Das ist aber für sie nicht wichtig, oder? Ja, aber die Ärzte haben mir so erklärt, dieses Schmerz, was sie empfindet für sich, ist es ganz anders, weil sie wie es empfinden. Ja. Empfindet sie Schmerzen ganz als positiv? Kann man das so sagen? Sie empfindet es ganz anders, als wir das wahrnehmen, diesen Schmerz. Ja. Meinst du, dass sie diese Schmerzen positiv empfindet? Nein. Nein, weil sie schon... Es tut ja schon weh. Ja. Ja. Sie beißt sich, sagst du. Sie spricht nicht. Ich muss dazu sagen, sie spricht nicht. Überhaupt nicht? Überhaupt nicht. Hat auch noch nie gesprochen? Noch nie, nein. Ist sie denn geistig so entwickelt wie ein... Ich muss sagen, geistig, und sie versteht... Wenn man ihr was sagt zum Beispiel, versteht sie das schon, aber sie kann sich nicht äußern. Kann sie sich sonst so normal bewegen oder sitzt sie im Rollstuhl? Sie kann rumlaufen. Sie isst alleine, sie trinkt alleine. Spielt auch so? Sie spielt auch, ja, aber sie muss immer beschäftigt werden. Wie oft gibt es denn dieses selbstverletzende Verhalten? Das ist das Problem, warum ich anrufe. Auf diesem Wege suche ich vielleicht so Eltern, die jetzt vielleicht zuhören und das mitkriegen und vielleicht sich bei mir auch melden können. Ich möchte Hilfe, um das zu verstehen, weil die Ärzte können mir nicht mehr helfen, warum, woher das kommt und warum sie das macht. Wenn sie Schmerzen hat zum Beispiel, wenn sie Fieber hat oder wenn sie krank ist, dann macht sie das. Ach so, dann, sie macht das nicht ständig? Nein. Wenn sie Fieber hat, macht sie es. Wenn sie krank ist, wenn ihr was weh tut, dann macht sie das. Wenn alles okay ist, dann ist auch alles in Ordnung mit ihr. Du hast gerade gesagt, dass sie nicht spricht. Sie spricht nicht, genau. Gibt sie Laute schon mal von? Das ist schon, ja. Und dieses selbstverletzende Verhalten, das war von ganz klein auf so, also als sie sich so ein bisschen bewegen konnte und selbst agieren konnte. Das ist vor 4, 5 Jahren ist es aufgetreten. Ah ja. Ich könnte mir vorstellen, dass es auch lange gedauert hat, ehe man dann diese Krankheit diagnostiziert hat, oder? Ja, das haben die Ärzte festgestellt, als sie 6 Jahre alt war. Kann man gegen diese Erkrankung was tun? Kann man nicht. Das ist es. Die Ärzte können nichts machen. Ich war schon bei so vielen Ärzten, keiner kann mir helfen und sie sagen zu mir, das ist das typische Verhalten, wir können nichts dagegen machen. Selbsthilfegruppen müssen sich aussuchen und wir können nichts dagegen machen. Und auf diesem Wege, dass es so selten ist, diese Krankheit. Weißt du überhaupt, wie viele Menschen das in Deutschland haben? Und wie viele Kinder? Ich weiß es nicht, nein. Nein. Haben die Ärzte etwas gesagt, wie sich das weiterentwickelt, wenn sie älter wird? Nein. Die haben zu mir damals bei der Geburt gesagt, wir wissen nicht, ob sie überhaupt, vielleicht wird sie gelebt bleiben, haben sie zu mir gesagt. Und sie läuft jetzt, sie ist alleine. Ja. Kann sie alleine zur Toilette gehen? Das macht sie auch, ja. Das macht sie auch. Ja. Als die Kleine geboren wurde, war schon klar, dass sie in irgendeiner Weise schwer erkrankt ist? Ja. Hatte man das vorher schon noch oder direkt nach der Geburt irgendwas bemerkt? Das haben wir schon nach der Geburt gemerkt, ja. Woran merkte man das? Ja, wo sie auf die Welt gebracht haben, da hat man schon gesehen, dass irgendwas mit dem Kind nicht stimmt. Achso, man kann das ihr auch so äußerlich ansehen? Man sieht das. Wie bei diesem Down-Syndrom, diese Kinder, so, dieses Down-Syndrom so, haben, ne? So, dieses Kind hat dieses Klim-Slom-Li-Open-Syndrom. Verstehe. Und man sieht es, aber dass es so selten ist, dass ich, wenn ich zum Arzt gehe, dass die Ärzte zu mir sagen, wie bitte, wir kennen diese Krankheit nicht. Ja. Sie ist 9 Jahre alt, hast du? Ja. Ich vermute mal, sie kann dann natürlich nicht in eine normale Schule gehen. Geht sie in eine Behindertenschule? Genau, ja. Und das funktioniert auch? Das geht wunderbar. Sie freut sich auch, wenn sie abgeholt wird zur Schule und das klappt. Mhm. Hast du noch weitere Kinder? Nee, das ist mein einziges Kind. Das ist sicher eine sehr große Belastung. Und sehr, sehr, sehr. Bist du alleinerziehend oder bist du mit dem Vater des Kindes zusammen? Nein, mit meiner Mutter zusammen. Ach so, ihr beiden managt das. Ja. Mhm. Ja, man ist doch wahrscheinlich immer in Sorge, in Angst, dass immer, was geschehen könnte. Ja. Hat sie sich auch schon bei dieser Selbstverletzungsaktion schlimm verletzt schon? Schlimm, sehr. Sie schlägt sich immer mit der Hand auf den Kopf. Mit der Hand, sie beißt sich, sie schlägt sich mit dem Kopf auf den Fußboden, gegen die Wand, Tischkante, und sie sucht sich so Ecken, so wo richtig so eckige Kanten sind, ne? Wo sie so richtig so wehtun kann. Das klingt wirklich so, als hätte sie sich da schon einige Male heftig verletzt, ja, oder? Ja. Was kann man dagegen tun? Ich weiß es nicht. Ich suche Hilfe, aber mir kann kein Arzt helfen. Und deswegen. Nee, ich meinte jetzt erstmal so, was kannst du so im Kleinen tun? Kannst du ihr irgendwie. Ja, du kannst ja auch keinen Helm aufziehen, aber also wenn sie so in so einer Phase ist, kannst du sie ja nicht ständig beobachten. Was ich mache jetzt, mit der Zeit haben wir es rausgefunden, mit ihr rausgehen. Einfach rausgehen auf die Straße. Ich beginne mit meiner Mutter mit ihr spazieren, mitten in der Nacht. Hm. Ja, und dann beruhigt sie sich wieder. Dann beruhigt sie sich wieder. Ja. Hm. Hm. Und das ist immer nur, wenn sie erkrankt ist, hast du? Immer, wenn sie krank ist. Immer, wenn sie hat. Weil dieses Kind weint nie ohne irgendwie, wenn sie was hat. Sie weiß, Baby immer ruhig, hat nie geweint. Und wenn sie weint, dann hat sie irgendwas. Mhm. Ist sie denn oft krank? Oft. Das heißt, oft. Sie ist oft krank und hat dann auch oft diese, oft. Ich sag mal, diese Anfälle. Diese Anfälle nicht, aber sie war oft krank. Mhm. Und seitdem diese Anfälle sind, seitdem kommt dieses selbstverletzende Verhalten, dieses Schlagen, Beißen, das, was sie macht, dieses Beißen, Hände beißt sie sich blutig und schlägt sich mit dem Kopf, das ist das, was sie macht. Und ich kann mir selber nicht mehr helfen und auf diesem Wege, ich weiß es nicht, vielleicht bekomme ich hier, weil er ist so selten krank. Ja. Vielleicht. Hey Marina, sag doch bitte nochmal den Namen dieser Erkrankung. Slim's Lonely Open Syndrome. Du bist sehr interessiert an vielleicht anderen Eltern, die auch ein Kind haben, das an dieser Erkrankung leidet. Und du würdest dich gerne mit den Eltern austauschen. Genau, ja. Hast du dich denn mal so im Internet schon mal schlau gemacht? Habe ich schon, aber da habe ich auch nicht so was gefunden. Nichts Großes gefunden. Nein. Mhm. Und die Ärzte, mit denen du Kontakt hast? Die können mir auch nichts sagen. Die sagen gar nichts mehr. Die sagen gar nichts mehr. Die behandeln sie nur und geben Medikamente und sonst kommt da gar nichts von denen. Also stehst du da sehr, sehr einsam und hilflos und ich brauche Hilfe und ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Ja, also sehr gerne, Marina. Ich bitte dann natürlich jetzt diese Leute, die sich angesprochen fühlen, sich mit uns in Verbindung zu setzen. Entweder per Mail, domian@wdr.de, oder schreibt uns ganz einfach 1 live Domian, Postfach 50 600 Köln, und wir stellen den Kontakt zu Marina her. Denn das kann ja schon hilfreich sein, wenn man mit anderen Betroffenen redet. Ja, vielleicht haben sehr die super. Ideen, Therapien, oder vielleicht gibt es irgendwelche Alternativmethoden oder vielleicht doch irgendwo eine Koryphäe, die sich damit auskennt. Also Austausch ist immer gut, das ist mir völlig klar. Ja. Marina, dann wollen wir hoffen, dass sich bei uns jemand meldet. Das wäre wunderbar, wenn das passieren würde. Immerhin ist es eine. Weil ich bin schon am Ende. Ich weiß schon gar nicht immer manchmal, was ich machen soll. Mhm. Tag und Nacht, ich bin ständig im Krankenhaus mit diesem Kind. Ich komme gar nicht mehr zum Schlafen, laufe mit dem Kind nachts auf der Straße, Tag auf der Straße, eine Stunde zu Hause, und ich bin schon am Ende mit meinen Kräften manchmal. Wenn die Kleine sich so selbst verletzt, wie du es gerade geschildert hast. Das ist schlimm. Weint sie? Ich kann mir nicht vorstellen, wie das ist. Weint sie dann danach? Sie weint immer. Hm. Hast du nicht Angst, sie alleine nachts im Bett zu lassen? Ich lasse sie gar nicht. Sie schläft nie. Sie hat bis jetzt in diesem neuen Jahr nie alleine im Bett geschlafen. Ach so. Du bist immer dabei? Ich bin immer dabei, immer. Hm. Ja, Ja, das ist eine sehr schwierige und belastende Situation. Das ist ganz schlimm für mich, ganz schlimm. Und ich habe keine Hilfe und ich bin manchmal so am Ende, weil ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Also Marina, ich würde ja und so sehr... Ich habe keine Hilfe von gar keinem. Ich gehe zum Arzt und keiner kann mir helfen, keiner. Ich wäre sehr, sehr froh und sehr glücklich, wenn wir dir so ein kleines bisschen helfen könnten durch eine Vermittlung. Das wäre super zu mir, ja. Also wenn etwas ankommt, natürlich kriegst du es sofort und wir melden uns bei dir. Ja, danke schön. Ich wünsche dir und deiner kleinen Familie alles Gute von Herzen. Dankeschön, ich wollte nur sagen, du bist super, das wusste, was du machst. Dankeschön, sehr nett von dir. Alles Liebe, Marina. Okay, tschüss. Dankeschön. Gut, tschüss. Und weiter geht es mit Wolfgang, der ist 55. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Morgen, Wolfgang. Um was geht's bei dir? Ja, meine Freundin ist heute gestorben, ja. Deine Freundin ist heute gestorben? Ja. Wann heute? Um 14 Uhr. Und ich komme da nicht drüber weg, ja. Ist sie plötzlich verstorben? Ja. Ganz plötzlich? Ja, ganz plötzlich, ja. Ich habe das gar nicht mitgekriegt, ja, also. Erzähl mal, was heute dann so passiert ist. Das ist ganz einfach, also das, sie wollte auf Toilette gehen und hat es nicht geschafft, ja. Mhm. Und ich muss dazu sagen, ja, dass sie 5 Bypässe hat, ja. Ach so, sie hatte schon eine Vorerkrankung. Ja. Eine Herzerkrankung. Und sehr Asthma. Mhm. Also ihr wohnt in einer Wohnung zusammen? Also sie ist zu mir gekommen, ja. Sie hatte eine eigene Wohnung, also nicht eine eigene Wohnung, also bei ihrem anderen Freund hat sie gewohnt, aber sie hat mich gebeten, dass ich sie helfe, ja. Mhm. Anderen Freund, hat sie noch eine andere Beziehung, oder? Na, sie hatte eine, ja. Ja. Also heute war sie auf jeden Fall dann bei dir. Ja, sie war bei mir gewesen, ja. Also sagen wir mal 4 Wochen war sie hier gewesen, ja. Und sie hat es dann nicht geschafft, ins Badezimmer zu gehen? Hat sie nicht geschafft. Und was ist da geschehen? Ist sie da zusammengebrochen, oder? Ja, sie ist, in meinen Armen ist sie gestorben. Und das packe ich nicht mehr. Wie ging das dann weiter? Hast du dann ganz schnell einen Krankenwagen angerufen? Nein, ich habe die 110 angerufen, ja. Mhm. Also den Not. Ja. Über die Polizei, ja. Ja. Und die kamen ja auch gleich dann, ja. Und war nur noch den Tod festzustellen, ja. Mhm. Ich bin kaputt, war. Ja, aber das ist doch normal, wenn du sagst, ich komme da nicht drüber hinweg. Es ist ja nicht mal ein Tag rum. Wie lange warst du mit deiner Freundin zusammen, Wolfgang? Also ich kenne sie seit 3,5 Jahren. War das eine Beziehung, die ihr geführt habt? Die Beziehung ist jetzt erst gelaufen und das war, sagen wir mal so, das war eine Liebe gewesen, ja. Mhm. Ging es denn deiner Freundin in den letzten Wochen und Monaten eigentlich ganz gut? Nein, schlecht. Wann waren denn diese Bypass-Operationen? Ach, das war vor ein paar Jahren, war es bei ihr gewesen. Aber seitdem war sie schon herzkrank, so kann man das sagen. Ja, herzkrank war sie gewesen, ja. Hm. Bloß ich komme mit dem Tod nicht klar, wa? Hm. Wie ging denn das dann weiter? Dann kam wahrscheinlich die Polizei und der Krankenwagen. Wie? Ja, Kriminalpolizei dann noch, ja. Hm. Ja. Und dann hat man sie mitgenommen? Nee, nicht mitgenommen, nein. Also sie haben sie mitgenommen. Sie haben sie mitgenommen, ja. Mhm. Ja, klar. Mhm. Ja. Also jetzt zur Obduktion, ja. Ach so, das soll gemacht werden, um herauszubekommen, was es dann war. Ja. Mhm. Wenn sie so krank war, habt ihr da ab und zu mal drüber gesprochen? Dass ja, wir haben darüber gesprochen. So oft sogar, ja. Wie war denn ihre Einstellung? Hatte sie Angst vor einem Sterben oder vom Tod? An und für sich nicht, war. Also gut, sie hatte sehr viel, also mit dem Tod zu tun gehabt, ja. Aber Was heißt das? Ich hab nicht gedacht, dass es jetzt so schnell passiert hat. Was meinst du, sie hat viel mit dem Tod zu tun gehabt? Naja, sie war eben schwer krank gewesen. Ja. Achso, du meinst, dass sie schon sehr öfters so nah am Tod war? Ja, stimmt schon, ja. Mhm. Aber dass ich sie im Arm halte, ja, und sie stirbt dann, wa? Mhm. Und das, ich komme da nicht drüber weg. Wa? Mhm. Hat sie noch was sagen können? Ja, zum Schluss hat sie noch gesagt, ich liebe dich. Mhm. Was natürlich unfassbar traurig ist, aber letztendlich aber auch sehr, sehr schön, dass sie dir das noch hat sagen können und dass sie bei dir direkt in deiner Nähe gestorben ist. Nein, in meine Arme, direkt in meine Arme. In deinen Arm, ja. Ja. Das ist natürlich ein unermesslicher Schmerz für dich, aber letztendlich für sie... Ich komme damit nicht klar, weil ich weine wie ein Schloss und immer, wa? Was hast du denn heute Nachmittag danach getan, bis jetzt gerade? Was ich gemacht habe? Mhm. Ich habe ein Bier und einen Wein getrunken. Mhm. Ich kann nicht. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Habt ihr gemeinsame Freunde oder Bekannte? Sie hat einen Sohn. Ja. Und das ist und der ist heute nach den Malediven gefahren. Und er weiß noch gar nichts vom Tod der Mutter? Nein, ich habe ihm aber die Polizei habe ich die Telefonnummer gegeben von ihm, ja. Also sie wollen ihm anrufen, ja. Hm. Ich trau mich nicht, wa? Also du meinst, der Sohn weiß das inzwischen schon? Ich weiß es nicht. Hm. Er, ist er bevor die Mutter gestorben ist, weggeflogen? Ja, wahrscheinlich dann, ne? Oder? Nee, heute ist er erst um 14 Uhr, naja, also wo sie gestorben ist, das ist ja losgefahren. Also er wusste es auf keinen Fall vorher? Nee, nein. Nein. Er hat sich bei dir aber auch noch nicht gemeldet? Nein, hat er noch nicht, nein. Wie ist denn das Verhältnis zwischen dir und ihm? Also er war letztes Mal hier gewesen, also wir haben uns gut verstanden, ja. Also Hast du denn eine Telefonnummer von ihm? Die habe ich, ja. Ja. Die hat ja auch die Polizei jetzt, ja. Ja. Und du hast, ist es eine Handynummer? Ich habe seine Handynummer, aber ich traue mir nicht, ihm anzurufen, ja. Hast du Angst mit ihm darüber zu sprechen? Er weiß es ja dann wahrscheinlich schon. Ich habe so eine Angst. Nein, also, das schaffe ich nicht. Andererseits wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, ja, sich auszutauschen und gemeinsam über den Schmerz zu sprechen. Ich habe ja noch eine Menge Sachen. Ich habe noch eine Menge Sachen von ihr hier, ja. Und vom Laptop angefangen und bis zum, ihre Sachen noch und alles, ja. Mich wundert, dass er sich bei dir noch nicht gemeldet hat. Ja. Wenn die Polizei ihn benachrichtigt hat, wenn die das gemacht haben. Ich weiß nicht mehr, ein und aus, ja. Ich kann mit dem Tod nicht umgehen, wa? Wer kümmert sich um die Formalitäten, die jetzt anstehen, Wolfgang? Tja, da muss ich mich jetzt kümmern, ja. Oder ihr Sohn, wa? Oder ihr Sohn, wenn er zurückkommt, ja. Also vielleicht solltest du doch darüber nachdenken, ihn anzurufen. Vielleicht würde es dir auch etwas hilfreich sein, mit ihm zu sprechen, denn ihr beide habt einen tiefen Schmerz. Wie war denn die Beziehung zwischen dem Sohn und der Mutter? Der war gut gewesen. Der war gut. Ja, da müsstest du ihn anrufen. Ich finde schon. Auch wenn du mit ihm auch noch gut klarkamst. Ja, so. ich bin mit ihm gut klargekommen. Ja, so hast du ja, ich gehe mal davon aus, sonst niemanden, mit dem du im Moment darüber sprechen kannst, oder? Nein. Hm. Ich bin alleine jetzt hier. Also eigentlich umso dringlicher, dass du mit ihm sprechen solltest. Ich muss irgendwie mit jemandem reden. Ja, es ist immer gut zu reden, außerdem Vielleicht hat er es ja auch schon versucht, bei dir anzurufen, und er ist irgendwie nicht durchgekommen. Ich weiß nicht, wie die Verbindung Malediven und Mobilfunk, ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Das weiß ich auch nicht. Mhm. Also ich bin am Boden zerstört. Sie hat so, ihre letzten Worte waren, ich liebe dich. Ja. Was ein großes Vermächtnis ist, etwas ganz Tolles, dass sie das gesagt hat. Du hast zu dieser Frau auch tiefe Empfindungen gehabt in der letzten Zeit. Ja, stimmt. Ja. Wie alt ist deine Freundin geworden? 54. Lieber Wolfgang, das tut mir sehr leid, was passiert ist heute. Ja, ich. Und dass du so angeschlagen bist, das sage ich dir, ist völlig normal. Dass du stehst ja unter Schock. Mein Gott, deine Freundin ist in deinen Armen gestorben. Das verkraftet keiner von uns. Jeder wäre komplett durch den Wind jetzt und traurig. Und ich bin durch den Wind. Ich bin vollkommen fertig. Pass mal auf, jetzt möchte ich Folgendes vorschlagen. Wir rufen dich jetzt gleich nochmal an. Dann haben wir noch ein bisschen mehr Zeit im Hintergrund mit dir zu sprechen. Und dann müsstest du überlegen, oder wir überlegen vielleicht auch im Hintergrund gemeinsam, dass du morgen noch ein paar oder zumindest einen Ansprechpartner findest, damit du das nicht alles ganz alleine schultern musst. Ich gebe mir mal selber die Schuld, wa? Welche Schuld gibst du dir? Dass ich vielleicht nicht richtig geholfen habe oder sowas. Ist aber so, wie du es mir geschildert hast, sehr unwahrscheinlich, ne? Das haben sie ja auch alle gesagt. Also die Polizei hat das gesagt oder ja. Sowas. Weißt du, ich glaube, das ist der Schmerz. Der Schmerz sagt einem immer, mein Gott, man hätte vielleicht noch mehr tun können. Aber wenn man es dann objektiv betrachtet, ist das nicht der Fall. Aber es ist nur allzu verständlich, dass man das so empfindet und dann auch so fühlt. Lieber Wolfgang, wir melden uns jetzt gleich nochmal bei dir. Da bitte ich dich aufzulegen und alles Weitere dann gleich im Hintergrund. Gut, danke schön. Ich wünsche dir ganz viel Kraft für die Zeit, die jetzt vor dir liegt. Dankeschön. Alles Gute, auf Wiederhören, Wolfgang. Wiederhören. Und hier ist Ina. Ina ist 25. Hallo, Ina. Hallo, Domian. Hallo, Ina. Um was geht's bei dir? Ja, bei mir geht's um meine derzeitige SM-Beziehung. Mhm. Also, ich habe einen Partner, der ist 21 Jahre älter als ich. Achso, 21 Jahre älter. Ja. Und ja, eine Entfernung von 450 Kilometern, sind jetzt ein gutes Dreivierteljahr zusammen. Seid ihr wirklich ein Liebespaar oder ist es eine sexuelle Partnerschaft? Gute Frage. Je abschnittsweise von allem ein wenig, glaube ich, das trifft am besten. Also sowohl als ob. Wie habt ihr euch kennengelernt? Übers Internet. Internet. Ist das deine erste SM-Beziehung? Meine erste richtige, ja. Ja. Also vorher war ich halt in einschlägigen Clubs unterwegs. Nur ist die Sache eben auch nicht wirklich ungefährlich. Wie meinst du das? Ich habe den devoten Part. Und sich da jemand ganz Fremden anzuvertrauen, ist dann doch nicht immer, ja, so das Beste. Ja, weil gewisse Sachen passieren könnten. Genau. Verletzungen, die dann doch zu weit gehen, die du gar nicht haben möchtest. Richtig, richtig. Und dieses berühmte Codewort, was man sagt, um zu stoppen? Ja, das ist schön gedacht. Das funktioniert auch wirklich bei 98% der Fälle, aber es sind halt auch in der Szene ziemlich viele schwarze Schafe unterwegs. Hast du denn schlechte Erfahrungen schon gemacht? Nein. Nein, Gott sei Dank. Also ja, toi, toi, toi. Warst du denn schon mal, du hast gesagt, also warst du schon mal richtig verliebt in einen Mann, mit dem du dann auch diese Sexualität hast teilen können? Nein, das nicht. Das nicht. Und das ist jetzt irgendwie, jetzt ist es der Fall, irgendwie, nicht so ganz klar, aber irgendwie kommt es in die Richtung. Genau. Dann könnte man ja eigentlich sagen, Glückwunsch. Ja, eigentlich schon. Aber? Ja, das Problem ist das, dass derjenige von Haus aus sehr dominant ist. Mhm. Aber genau das willst du doch, ne? Das ist es, ja. Nur bin ich mir oft bei seinen Aussagen und bei seinen Äußerungen nicht sicher, wie er das jetzt meint. Sag mal ein Beispiel. Ja, also zur Debatte steht im Moment, dass ich zu ihm ziehe, weil wir uns jetzt schon längere Zeit nicht gesehen haben. Also sprich dreieinhalb Monate haben wir uns nicht gesehen. Das ist lang. Das ist lang. Und ja, da kam eben dann die Frage auf, ja, was willst du noch dort? Und komm doch hierher. Hier kriegst du auch einen Job und überhaupt. Und dann könnten wir uns auch jedes Wochenende sehen oder öfter, wenn wir wollen. Kurze Zwischenfrage. Warum habt ihr euch so lange nicht gesehen? Weil es von seinem Job aus nicht ging. Da war er im Außendienst und bei mir hat es auch nicht immer gepasst. Weil dann, die Beziehung ist ja relativ jung und dann sind drei Monate ja schon eine ganze Weile. Richtig. Ja. So, jetzt sagt er, hier kannst du auch wohnen und arbeiten und komm rüber. Genau. Über 400 Kilometer, sagst du, sind das. Richtig. Aber du bist skeptisch. Ja, sehr. Bin ich auch. Wirklich, ohne jetzt die Einzelheiten zu kennen, bin ich spontan sehr skeptisch. Mach's bloß nicht. Sag ich jetzt mal so direkt spontan und ohne die Details zu wissen. Mhm. Warum solltest du das tun? Du solltest dann zu ihm in die Wohnung ziehen. Vorübergehend, ja. Ja. Aber ich habe dann schon von vornherein gesagt, also das möchte ich von Haus aus nicht. Also wenn, dann möchte ich schon mein eigenes haben, wo ich mich dann auch zurückziehen kann. Ja. Was hat er darauf gesagt? Also kein Problem. Ja. Da hat er auch gesagt... Aber selbst da bist du vorsichtig. Ja, das Problem ist, was mache ich, wenn, also ich hatte das schon mal, dass ich für jemanden was aufgegeben habe und dann ging es eben in die Brüche und dann stand ich alleine da. Mhm. Du hast jetzt da, wo du wohnst, hast du eine Arbeit? Richtig. Die dir Spaß macht? Nicht wirklich. Nicht wirklich, also das wäre nicht so schlimm, die aufzugeben. Nee, also ich hätte hier auch nicht wirklich viel, was mich hier hält. Also es wäre für mich, also wenn ich 100% überzeugt wäre von der Sache, würde ich es machen. Ja. Abgesehen von dieser Wohngeschichte, gibt es sonst noch Bedenken? Du sagst ja, er ist so sehr dominant. Welche Sorgen hast du sonst noch? Dass ich mir oft nicht sicher bin bei seinen Äußerungen. Sag mal ein Beispiel. Also wir hatten letztens das Telefongespräch, wo ich dann meinte, ja, ich hätte bei meinem Job eine Aufstiegsmöglichkeit. Mhm. Und dann bin ich am Grübeln, mache ich es nicht. Verwirkliche ich doch die Pläne, dass ich mir bei ihm oben was suche. Wo er dann meinte, ja, dann wird es dann an der Zeit, dass ich mir eine andere suche. Dann musst du mir Bescheid geben. Ach so, das heißt, er übt da schon ein bisschen Druck auf dich aus. Ja, ich weiß eben nicht, ob er das jetzt als Scherz meint oder ob da jetzt wirklich was bei ist. Also entweder meint das als Scherz oder er meint, es ist weniger als Scherz, sondern als Erpressung. Oder er meint es in seiner Rolle als dominanter Mann. Richtig, und ich weiß nicht, wie ich es einordnen soll. Mhm. Mhm. Die Sexualität, die ihr bisher gemeinsam hattet, so oft war es denn ja noch gar nicht? Nein, also wenn ich zu ihm gefahren bin, dann war es meistens eine Woche. Ja. Also so alle 4 bis 6 Wochen. Ja. Wie war das denn dann, wenn du so bei ihm warst und... Habe ich mich relativ wohl gefühlt, muss ich jetzt ehrlich sagen. Mhm. Also ich fühle mich in der Nähe wohl. Man kann sich das jetzt auch nicht so vorstellen, dass ich dann... ich sag's jetzt einfach mal so, von morgens bis abends irgendwo angekettet bin. Also überhaupt nicht. Es läuft ganz normal, wie bei anderen auch. Also das ist nicht so eine 24-Stunden-Sklavennummer? Nee, das nicht. Das bezieht sich dann auf die Sexualität und sonst im normalen Leben ist es dann eher normal. Genau. Mhm. Ja, aber dann dürfte er auch nicht solche Sachen sagen, wie du gerade zitiert hast. Dann suche ich mir eine andere. Wenn du eine 24-Stunden-Sklavin wärst, wäre das noch was anderes. Mhm. Aber so dürfte er das nicht sagen. Also, ich bin da auch wirklich skeptisch. Gibt er denn irgendwelche anderen Ideen von sich? Gibt es Kompromissvorschläge von ihm, was man tun könnte? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Das heißt, im Prinzip will er, dass du da hinkommst und wenn du nicht hinkommst, dann ist er schon ein bisschen sperrig, wenn du da Bedenken äußerst. Ja, grob gesagt, ja. Mhm. Ina, wir können jetzt leider nicht weiterreden, weil die Sendung gleich vorbei ist. Aber mein ganzes Bauchgefühl sagt mir Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Mhm. Um es nicht klar zu sagen, mach's nicht. Mhm. Ich kann es ja nicht begründen, aber vom Gefühl her habe ich keinen. Es ist nicht in Ordnung. Ich glaube, es ist nicht gut. Okay. Aber wir rufen dich auch nochmal kurz an und dann können wir noch im Hintergrund reden. Alles Liebe, bis gleich. Tschüss. Danke, tschüss. In der Technik, Malte E-Mails. So, ihr Lieben, wir sind wieder da in der Nacht vom 20. auf 21. Ich wünsche euch schöne Ostern. Bis dahin, ciao.